ist heute geboren, den Gott zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet euch nicht. Auf Erden den Menschen allen ein Wohlgefallen.